Süßes hast du mir gegeben in jenen Hochstunden, die für uns bestehen. Im Zeitlosen. Schenkten wir uns im stets wachsenden, was ich mir vorbehielt im Raumlosen. Schenkten wir uns, ich danke dir. Das nie geahnte, den schönen Schmerz. Tief in die Seele bohrtest du mir ein finsteres Schwertweh. Thank you. nimm noch ein Gedenken heißer Liebe, freudig dir geschenkt. Ewig mein bleibt, was du mir gelassen, meiner Welt. Thank you. steht.